sing es, sing es. Schau auf ihn. Sing es und schau auf ihn. Schau auf Jesus. Seine Herrlichkeit ist hier. Er füllt den Raum mit der Substanz des Himmels. Er füllt den Raum mit der Substanz der Heilung. Er füllt den Raum mit der Substanz der Befreiung. Er füllt den Raum mit dieser himmlischen Substanz. Und nichts kann sich mehr halten, was nicht in den Himmel gehört. Oh, seine Gegenwart durchdringt ihn. Der Sound der Gegenwart Gottes. Oh, der Sound des Himmels. Oh, danke für deine Engel, Vater. Lass uns Jesus verherrlichen. Lass uns dem Lamm Ehre geben. Weil das Lamm wurde geschlachtet, damit wir heil werden können. Jesus gab sein Leben, damit wir Leben haben können. Deswegen lass uns durch das Lamm ehren. Lass uns ihm Herrlichkeit geben. Lass uns ihm Ehre geben. Streck dich einfach aus in seine Gegenwart und gib ihm Ehre. To the land. ganzem Herzen. Jesus, wir danken dir, dass die Substanz deiner Herrlichkeit gerade jetzt wirklich in jede einzelne Zelle unseres Körpers hineindringt, Herr. Jede Faser unseres Seins jetzt durchdringt und lebendig macht, Herr. Danke, Jesus, dass es in die tiefsten Tiefen von Mark und Bein geht, Herr. Halleluja. Halleluja. Jede Zelle wird durchdrungen mit dem Auferstehungsleben Gottes. Sogar Knochenmarkszellen werden gerade jetzt durchdrungen von der Auferstehungskraft Gottes. Hier ist jemand, du brauchst ein Wunder in Bezug auf deinen Knochenmark. Streck dich einfach gerade jetzt aus in seiner Gegenwart. Halleluja, er durchdringt dein Knochenmark gerade jetzt in dem Namen Jesus. Jede Zelle deines Knochenmarks durchdringt er mit seiner heilenden Kraft. Jemand anderes ist hier und du hast ein Blutproblem. Ich sehe zum einen, sehe ich jemand, ich glaube, es sind zu wenig weiße Blutkörperchen. Auf jeden Fall mit den weißen Blutkörperchen ein Problem. Streck einfach aus in seine Herrlichkeit. Er berührt dich gerade jetzt. Jede Zelle deines Körpers wird durchdrungen. Oh, jemand anders hat eine Krankheit, eine Krankheit im Blut, eine ganz bestimmte Krankheit. Gott berührt dich gerade jetzt, streck dich einfach aus in seiner Herrlichkeit. Aus seiner Gegenwart fließt die Substanz des Himmels. Oh, das ist Heilung, das ist Heilung, das ist Heilung. Oh, sing es. Oh. Jemand anders hat einen Knochenbruch in seinem Körper an einer Stelle. vor längerer Zeit gehabt und obwohl es schon länger her ist, trotzdem sind immer noch Beschwerden, sind immer noch Schmerzen. Wenn dich das betrifft, kannst du einfach gerade jetzt hier nach vorne kommen und deine Heilung empfangen. Gottes Kraft ist hier. Er bringt diese Knochen in die Ordnung Gottes. Jemand anders wird berührt am Herzen. Da ist irgendwie das Herz verformt, in irgendeiner Form entweder vergrößert oder irgendwie verformt. Halleluja, du kannst auch nach vorne kommen in Jesu Namen. Danke, Herr, für deine heilende Kraft. Halleluja, Halleluja. Lass sie einfach durch, lass sie einfach durch. Mach den Mittelgang ein bisschen frei, damit von hinten Leute durchkommen können. Oh, Shekaramandolo, Bosiala, Masandala, Labashan, da, da, da, da, da, da, da, da. Oh, Sekaradadadada. Auch die Person mit dem Knochenmark kann auch nach vorne kommen. Ich möchte einfach noch kurz zur Bestätigung die Hände auflegen, dass Jesus dich berührt hat. Die Blutkrankheit genauso in Jesu Namen. Danke, Vater, jemand hat ein Problem mit dem Hals. Etwas drückt dir auf den Hals, sodass es dir immer wieder wie die Luft zuschnürt. Jesus berührt dich auch. Du kannst auch nach vorne kommen. Jesus berührt dich in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jemand hat eine konkrete Krankheit in der Schilddrüse. Ich weiß nicht, ob es Hashimoto ist, aber es ist eine konkrete Krankheit. Es ist nicht einfach nur Vergrößerung oder Verkleinerung oder sowas, sondern es ist eine konkrete Schilddrüsenkrankheit. Es kann auch Schilddrüsenkrebs sein, was auch immer. Auf jeden Fall eine Schilddrüsenerkrankung. Jesus möchte dich berühren. Komm einfach nach vorne. Jesus kommt mit seinem Geist auf dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann ist noch jemand, ich glaube, dass noch jemand da ist und ich glaube, dass es irgendwie schon zurückgegangen ist, aber noch nicht ganz. Gürtelrose. Und das sind immer noch Symptome von dieser Gürtelrose in deinem Körper. Wenn dich das betrifft, komm einfach nach vorne. Jesus berührt dich gerade jetzt. Seine Gegenwart ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Halleluja. Halleluja. Und wenn du irgendetwas hast, was ich gerade jetzt nicht gesagt habe, dann streck dich einfach gerade jetzt aus in seiner Gegenwart. Weil Jesus berührt jeden Einzelnen. Weißt du, wenn er da ist, dann ist alles möglich. Halleluja. Lass uns das nochmal singen. Lass uns dem Lamm die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Was ist bei dir? Was ist bei dir? Schilddrüse. In Jesu Namen. Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Halleluja. Was ist bei dir? Schilddrüse. In Jesu Namen. Ordnung Gottes. In dieser Schilddrüse. Halleluja. Was ist es bei dir? Was ist es bei dir? Kehlkopf. In Jesu Namen. Jetzt die Ordnung Gottes frei. In Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Oh, ich verfluche diese bösartigen Zellen in dem Namen Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Göttliche Bestrahlung jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, nimm ihn weg mit dir, Herr, in Jesu Namen. Was ist bei dir? What is it? Sorry? Okay, okay. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraft. Oh, sing es, you are glorious, worthy to be praised. Was ist bei dir? Okay, im Hals, ja. In Jesu Namen, das, was gedrückt hat, weicht jetzt. In Jesu Namen, Halleluja. Was ist bei dir? Schilddrüse. In Jesu Namen, danke, Vater, für deine göttliche Kraft. Ja. In Jesu Namen, jetzt. Halleluja, was ist bei dir? Der gesamte Körper kommt jetzt in die Normalität Gottes. Sämtliche Botenstoffe, sämtliche Werte normalisieren sich in dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Was war es bei dir? Das hatte ich aber nicht gesagt. Ah, Knochenbruch. Ah, okay. Und das ist nicht richtig zusammengewachsen. Okay, in Jesu Namen. Göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, göttliche Ordnung in diesen Schulterknochen jetzt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was war's bei dir? Nach dem Unfall. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus setze ich jetzt deine Kraft frei, Herr. Deine Herrlichkeit. Oh, durch dieses ganze Bein. In Jesu Namen. Halleluja. Was war's bei dir? Krankheit. Vater, in dem Namen Jesu Christi setze ich göttliche Ordnung frei in diesem gesamten Bluthaushalt. In Jesu Namen. Was war es bei dir? Knochen. Ja, in Jesu Namen. Danke, Vater, dass du in das Knochenmark, Herr, in die Knochen hineingehst, Herr, die Knochensubstanz, Herr. Und jetzt von innen heraus deine Stärke, deine Kraft, deine Heilung freisetzt, Herr, in diesem Knochen. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung. In Jesu Namen. Was ist bei dir? Reste von Gürtelrose. Wo sind die Probleme noch? Hier. Leg deine Hände drauf. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus, komm da jetzt göttliche Ordnung hinein. Alles, was von dieser Gürtelrose noch anhaftet, muss jetzt weichen in dem Namen Jesus. Frei und los. In Jesu Namen. Was ist bei dir? Okay, das ist was anderes. Okay, das ist was anderes. Kommt später. Okay. Wer hat noch auf ein Wort der Erkenntnis jetzt reagiert und ist wegen dem Wort der Erkenntnis hier vorne? Okay, Halleluja. Was ist es? Knochenbruch, okay. Und Blut, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Was ist bei dir? Knochenbruch, wo ist der gewesen? Da. Und im Fuß. Pass auf, geh mal mit dem Fuß da drauf und mit der Hand da. Vater, in dem Namen Jesus danke ich dir, Herr, dass diese Knochen jetzt in die Ordnung Gottes kommen durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt, in Jesu Namen. Oh, Jesus. Oh. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bewege es mal einfach. Beweg mal die Finger. Jesus, jetzt. Ha? Ist gut. Du hattest vorher Schmerzen, oder was hattest du? Am Fuß. Okay. Okay. Und an den Händen, was hattest du da? Bewegungseinschränkung. Okay. Okay. Okay, und der war krumm. Und jetzt ist er gerade. Sie guckt gerade, sie macht gerade so. Sie sagt so, der Finger war ganz krumm, sagt sie. Jetzt ist er ganz gerade. Halleluja, danke Jesus. Pass mal auf, zeig's mal den Leuten. Der Finger hier war ganz krumm. Wie krumm, in welche Richtung war der denn krumm? Total krumm. Als du hierher kamst. Ja. Ja, und jetzt ist er komplett gerade. Ja. Halleluja, lass uns Jesus die Ehre geben. Danke, Jesus. Oh, komm, lass uns singen. Oh, for you are glorious. Oh, Halleluja. Was ist bei dir? Bewegungseinschränkung durch den Bruch. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung. Oh, in diesem Finger. In Jesu Namen. Was war es bei dir? Vergrößere das Herz. Das hatte ich gesehen. Genau. Leg deine Hand auf das Herz. Vater, in dem Namen Jesu Christi befehle ich jetzt. Wow. Oh, da ist es. Puh, das ist stark. Wow. Danke. Oh. Wow. Normales Herz. Normales Herz. Normales Herz. Normale Herzgröße. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Was ist bei dir? Wirbelbruch. Was? Nerven gequetscht durch Wirbelbruch. In Jesu Namen. Göttliche Ordnung. Oh, göttliche Ordnung. Halleluja. Schaut auf Jesus. Schaut auf Jesus. Seine Gegenwart. Was ist, kommt aus seiner Gegenwart? Oh, danke Jesus für deine göttliche Ordnung, Herr, hier in diesem Rücken, für diesen Wirbel, in diesem Kanal, in dem Namen von Jesus. Kraft Gottes jetzt durch, durch ihren gesamten Körper. In Jesus' Name. In Jesus, oh, in Jesus' Name. Oh, sie ist ganz betroffen. Okay, lass sie. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Was ist bei dir? Hashimoto. Ja, das hatte ich gesehen. Halleluja. In Jesu Namen danke ich dir, Vater, Herr, dass du göttliche Ordnung jetzt bringst, Herr, in diesem gesamten Schilddrüsenbereich, dass die Schilddrüse sich normalisiert durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen berühre diesen gesamten Halsbereich jetzt durch die Kraft Gottes. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Immunsystem arbeitet normal, in Jesu Namen. Keinen Widerstand mehr gegen gesunde Zellen der Schilddrüse, in Jesu Namen. In Jesu Namen, göttliche Ordnung. Ein Stopp für diese Erkrankung, in Jesu Namen. Jetzt, oh, Jesus, Halleluja. Danke, Jesus, was ist bei dir? im Hals, da drückt's. Okay, danke Jesus. Lass los, nicht beten. Ganz ruhig. Halleluja. Halleluja. Was war bei dir? Knochenbruch. Okay, Vater, in dem Namen Jesus, göttliche Ordnung. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wie ist mit deinem Fuß inzwischen? Hä? Was? Erzähl mal. Erzähl. Sie ist nicht nur am Finger geheilt, sondern auch am Fuß. Was ist passiert? Es hat gerade geknackt im Fuß. Es hat geknackt im Fuß. Während du einfach so standst, hat es einfach geknackt. Ja. Zack. Und du hattest voll Schmerzen im Fuß? Ja, aber der ist operiert worden. Der ist operiert. Wann ist der operiert worden? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Und seitdem hast du aber immer noch Schmerzen oder Probleme beim Abrollen? Immer auch im Stand. Ich bin oft hingefallen. Ist oft hingefallen? Ja. Okay. Lauf einfach mal ein bisschen. Ja, das ist ganz anders. Was ist? Es ist ganz anders. Es ist ganz anders? Ja. Das heißt, du kannst jetzt wieder abrollen oder was? Kannst du? Es fühlt sich einfach anders an. Es fühlt sich einfach anders an. Ja. Mach mal so. Und die Finger ist gerade, ja? Sie kann es gar nicht fassen. Nein, ich weiß. Halleluja. Ja, danke, Halleluja. Jesus. Danke, Jesus. Komm, gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Konntest du vorher nicht richtig laufen oder was war das? Ich bin immer wieder gestürzt. Bist immer wieder gestürzt. Konntest du rennen überhaupt, oder? Nicht gut. Nicht so gut. Ich hatte auch viel Angst. Hattest auch viel Angst. Pass mal auf. Nehm ich mal an der Hand. Ich nehme dich mal an der Hand. Komm, lass uns einfach mal ein bisschen laufen. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wuhu. Come on. Come on, ich helfe dir. Wuhu. Jesus. Yeah. Fühlt sich das an? Oh, come on. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Berührung. Danke, Jesus. Wow. Jesus ist gut, hä? Danke, Jesus. Sag einfach danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr könnt das Pult runternehmen. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, seine Gegenwart ist hier. Entweder kann jemand im Hintergrund spielen, oder? Ja, genau, das wäre super, Martina. Bleibst du da. Halleluja. Wow, seine Gegenwart ist so stark hier. Halleluja. Streck dich einfach nochmal aus in diese Gegenwart. Seine Wunderkraft ist hier, seine kreative Kraft ist hier. Weißt du, wenn ein krummer Finger gerade wird, einfach in einer Sekunde, dann heißt es, dass Engel im Raum sind, die kreative Wunder bewirken. Ja, ich habe das mal so gesehen, im Geist sind wie so Reparaturengel, wie so, ja, kannst du dir vorstellen, wie so ein Handwerker, genau, sind Handwerkerengel. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine kreative Kraft, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass es deine Gegenwart ist, in der es geschieht. Danke, Herr, dass in deiner Gegenwart die Engel Gottes aktiv sind, Herr. Danke, Herr, was auch immer hier im Raum an Nöten ist, was auch immer hier im Raum ein Problem ist, Herr. Danke, Herr, wir bringen es in deine Gegenwart, Herr. Wo deine Gegenwart ist, kann es sich nicht mehr halten. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wow. Ihr Lieben, die ganze Bibel ist voll mit Erzählungen von Wundern und von Heilungen. Jemand hat mal gesagt, wenn du Wunder und Heilungen aus der Bibel rausnehmen wolltest, dann müsstest du einen großen Teil der Bibel ausreißen. Ja, dann könntest du einen großen Teil der Bibel vergessen. Aber es gibt wohl kein Abschnitt der Bibel, in dem so viel von Heilungen und Wundern die Rede ist, wie in den Evangelien, im Dienst von Jesus. Okay? Schon im Alten Testament hat Gott sich offenbart, 2. Mose 15, schon ganz am Anfang, 2. Mose 15, Vers 26, und hat er gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Amen. Oder ich bin der Herr, der dich heilt. Ich bin Jahwe Rapha. Sag mal Jahwe Rapha. So hat er sich bereits ganz am Anfang schon im 2. Buch Mose offenbart. Aber wenn wir die Bibel studieren, dann stellen wir fest, nirgendwo hat er sich so sehr mit seiner Heilungskraft offenbart, wie in den Evangelien, in den Berichten des Lebens von Jesus. Nirgendwo hat er sich so sehr offenbart, bis hin zu Totenauferweckungen, Heilungen aller Art, Wunder, Verkrüppelte, Lahme, Blinde, Taube und so weiter, die geheilt werden. Nirgendwo nimmt es so breiten Raum ein wie in den Evangelien. Die Frage ist, woran das liegt? Woran liegt es? Warum ist da so viel davon die Rede? Die Antwort ist ganz einfach. Jesus hat gesagt, als er kam hier auf diese Erde, er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater, und zwar den Vater in all seinen Absichten, in all seinen Wünschen, die er für uns hat. Wer mich sieht, hat Jesus gesagt, der sieht, wie der Vater ist, der sieht das Herz des Vaters. Und somit kannst du Folgendes sagen, das Herz des Vaters ist offensichtlich unsere Heilung. Weißt du, wir haben kein Recht als Christen, den Heilungsdienst einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Amen. Wir haben kein Recht, uns Christen zu nennen und zu sagen, ja, wir führen Menschen zu Jesus, aber wir heilen nicht die Kranken. Das zu separieren, zu trennen, wir haben kein Recht dazu, weil Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also schau ihn an. Wenn du Jesus anschaust, dann stellst du fest, dass er sich als Arzt, dass er sich als Heiler, dass er sich als der offenbart hat, der unbedingt will, dass Menschen gesund werden, dass Menschen geheilt werden. Und er stellt sich auch dar als der, der nicht nur unbedingt will, dass Menschen geheilt werden und gesund werden, sondern er stellt sich auch dar als der, der die Kraft hat, um jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Amen. Wenn du in den Evangelien liest, dann liest du immer wieder solche Verse, wie zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 23, wo es einfach so ganz lapidar zwischendurch heißt über Jesus, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und er heilte jede Krankheit, sag mal jede Krankheit, und er heilte jedes Gebrechen unter dem Volk, jedes Gebrechen. Amen. Ich ziehe mir mein Jackett aus zwischendurch. Halleluja, Valerie, es warm. Halleluja. Das heißt mit anderen Worten, Jesus, der die Verkörperung Gottes war und ist, da komme ich gleich dazu, Jesus als der geoffenbarte Sohn Gottes trug in sich selbst die Fähigkeit und die Kraft zur Heilung jeglicher Krankheit. Amen. Er trug in sich selber die Fähigkeit zur Befreiung von jeglichen Gebrechen. Wo er war, wo Jesus war damals, war Heilung zur Verfügung. Einfach wo Jesus war, war Heilung zur Verfügung. Apostelgeschichte 10, 38 ist eine weitere Stelle, da heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Amen. Mit anderen Worten, auch, da findest du auch gleich die Antwort auf die Frage, woher kommt Krankheit? Sie kommt nicht von Gott. Amen. Das heißt, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, der Wohltat und umherging und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Das heißt, Krankheit kommt nicht von Gott. Krankheit ist eine Sache, die der Gottesferne letztendlich, in der Gottesferne hat Krankheit Raum. Aber in Gott ist Heilung. Amen. In Jesus war Heilung. Weißt du, in Jesus ist oder wurde schon damals, vor 2000 Jahren, und deswegen sind die Evangelien voll von diesen Berichten. In Jesus ist die unendliche Heilungskraft Gottes in grenzenlosem Maß zur Verfügung. Sag mal grenzenlos. Ich sage so, Jesus ist das Heilungszentrum des ganzen Universums. Amen. Halleluja. Es mag Heilungszentren geben hier auf der Welt, auch christliche Heilungszentren, aber ich sage dir letztendlich, überall wo Jesus im Zentrum ist, da ist das Heilungszentrum des Universums im Zentrum. Amen. Halleluja. Jesus selber ist das Heilungszentrum. Und weißt du, deswegen erkannten schon damals die Menschen, als Jesus über diese Erde ging, und da gibt es auch Bibelstellen dafür, die Menschen erkannten das. Die erkannten, ja, diese Person, Jesus von Nazareth, damals in menschlicher Gestalt, ist tatsächlich das Zentrum von Heilung. Zum Beispiel in Lukas 6, Vers 19, da heißt es, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Sie haben das wahrgenommen. Sie haben das gespürt. Sie haben gespürt, Kraft geht von ihm aus und heilt alle. Sie haben das gespürt. Sie wussten das. Ja, da ist das. Da geht's aus. Und deswegen haben sie versucht, ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus. Sie haben mit anderen Worten erkannt, ja, da wo Jesus ist, da ist Heilung und wir müssen nur Jesus berühren und dann werden wir geheilt. Und jetzt sage ich dir, haben wir heute einen großen Vorteil im Vergleich zu den Menschen damals. Damals ging Jesus in körperlicher Gestalt über diese Erde. Das heißt, das Zentrum der Heilung des ganzen Universums war immer da, wo er gerade war. Wenn du also, der du vielleicht von den alten Germanen abstammst oder keine Ahnung, von wem du abstammst oder von den Galliern oder von den Kelten oder sonst jemand, damals gelebt hättest, dann hättest du weit reisen müssen, um das Heilungszentrum zu berühren. Weil es war damals auf Israel beschränkt. Amen. Und auch da war er immer zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Wir aber haben einen Vorteil. Amen. Warum? Weil Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt mit anderen Worten, seine Gegenwart ist überall da, wo wir uns versammeln und uns ausrichten auf ihn, uns ausrichten auf Jesus. Da ist seine Gegenwart, da ist er gegenwärtig, genauso wie er damals vor 2000 Jahren in körperlicher Form gegenwärtig war. Mit anderen Worten, da ist das Heilungszentrum des ganzen Universums gegenwärtig. Deswegen haben wir hier heute Morgen bereits so starke Wunder erlebt. Deswegen haben wir gestern in den Heilungsräumen so starke Wunder erlebt. Komplett taubes Ohr geöffnet, Kropf geschrumpft, heute gerade eben, krummer Finger, komplett gerade. Halleluja, preist den Herrn. Weißt du, das bin nicht ich, das ist nicht ein Mensch, das ist nicht irgendjemand, das ist auch nicht jemand vom Heilungsteam oder sonst jemand, sondern das ist Jesus Christus persönlich. Amen. Das ist er, der gegenwärtig ist. Der gegenwärtig ist. Das ist er, der gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Seine Gegenwart, sag mal nochmal, seine Gegenwart ist das Zentrum der Heilungskraft Gottes. Weißt du, ich glaube, dass heute Morgen hier Krankheiten, Nöte, Ängste, was auch immer, Gebundenheiten, Probleme und so weiter weichen müssen. Einfach deshalb, weil er da ist und weil wir uns auf seine Gegenwart ausrichten. Weil wir seiner Gegenwart eine Landebahn in unserem Leben machen. Wie von euch wollen eine Landebahn in ihrem Leben für seine Gegenwart machen? Halleluja. Wie viele wollen sich ausrichten auf seine Gegenwart? Ja, die Frage, die ich dir jetzt nur noch beantworten muss, ist, wie richtest du dich optimal aus auf seine Gegenwart? Sag mal zu deinem Nachbarn, gute Frage. Wie richten wir uns auf seine Gegenwart aus? Wie kommen wir in seine Gegenwart? Wie können wir erleben, dass seine Gegenwart in unserem Leben Raum gewinnt und Einzug hält? Und ich möchte einfach zwei Beispiele ganz kurz mit euch anschauen aus den Evangelien von zwei Menschen. Oder eigentlich waren es mehr als zwei Menschen, es waren in dem Fall, wenn man es jetzt zusammenrechnet, waren es eigentlich sechs Menschen insgesamt, aber zwei Geschichten, die Gegenwart von Jesus erkannten und berührten und dadurch ihre Heilung empfingen. Das erste ist die Geschichte und ihr kennt das alle, aber ich möchte das einfach mit euch ein bisschen analysieren, weil hier können wir viel lernen, wie wir uns richtig ausrichten. Das erste ist die Geschichte von der sogenannten blutflüssigen Frau. Ja? Markus Kapitel 5, Vers 25 bis 34. Da heißt es, und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war. Man muss dazu wissen, in der damaligen jüdischen Tradition und Kultur war es so, wenn eine Frau unter Blutfluss litt, dann galt sie als permanent unrein. Das heißt, sie war gesellschaftlich ausgestoßen. Sie war gesellschaftlich am Rand. Sie durfte nicht einfach so in Gesellschaft gehen, in Gemeinschaft gehen. Sie durfte nicht einfach in Tempel gehen oder irgendwie sowas. Sie galt als unrein, als kultisch unrein. Ja? Und es heißt, und sie hatte vieles erlitten von vielen Ärzten. Das ist auch eine interessante Aussage. Es steht nicht, sie hatte vieles probiert mit vielen Ärzten, sondern sie hat vieles erlitten von vielen Ärzten. Das spricht Bände über die Qualität der Ärzte damals. Sie hatte vieles erlitten von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet, also Geld ausgegeben für alle möglichen Ärzte, von denen sie dann wieder nur was erlitten hat, hat alle ihre Habe aufgewendet und sie hatte keinen Nutzen davon gehabt. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Viele von euch können das nachvollziehen, dass das wirklich ein heftiger Zustand ist. Ja? Du gibst all dein Geld aus, damit irgendein Arzt dir hilft, aber am Ende ist es schlimmer mit dir. Der gibt dir irgendwelche Therapien, unter denen du total leidest, und nachdem du die Therapie bekommen hast, geht es dir noch schlechter als vorher. Das ist heftig. Es war schlimmer mit ihr geworden. Und dann heißt es, Vers 27, als sie von Jesus gehört hatte, als sie von Jesus gehört hatte. Was glaubst du, was hatte sie von Jesus gehört? Oh, da ist so ein Rabbi da, der hat eine neue Lehre. Das hört sich ganz interessant an. Der redet irgendwie ein bisschen was vom Himmel und so weiter. Meinst du, das hätte sie angezogen? Oh, da ist so ein Rabbi, weißt du, der kennt sich so dermaßen aus in der Bibel. Das ist der Hammer, wie gut der sich auskennt in der Bibel. Den musst du einfach mal hören. So ein toller Prediger, das ist der Wahnsinn. Den musst du einfach mal hören. Alle wollen diesen Prediger hören. Nein, ich glaube nicht, dass das war, was sie gehört hatte, weil das war nicht das, was sie brauchte. Amen. Weißt du, und auch heute brauchen die Menschen nicht in erster Linie einen guten Prediger oder einen guten Theologen, sondern was sie brauchen, ist genau das, was die blutflüssige Frau gebraucht hat. Sie brauchen einen lebendigen Gott. Sie brauchen das Heilungszentrum des Universums. Sie brauchen das Kraftzentrum. Sie brauchen das Lebenszentrum. Sie brauchen mit anderen Worten Jesus Christus persönlich. Amen. Halleluja. Und diese Frau hatte ganz offensichtlich von Jesus gehört, dass wo er hinkam, die Kranken gesund wurden. Das hatte sie gehört, mit Sicherheit. Sonst hätte sie sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten hat. Weil es heißt nämlich, als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, in Klammer sich, also innerlich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Mit anderen Worten, es haben nicht so viele angerührt. Aber nicht alle haben ihn so angerührt, wie die Frau ihn angerührt hat. Und dazu kommen wir gleich. Halleluja. Es haben dich so viele angerührt. Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Halleluja. Was können wir sehen? Wie hat sich diese Frau in Bezug auf Jesus, in Bezug auf die Gegenwart von Jesus, weißt du, und diese Gegenwart von Jesus ist heute Morgen genauso hier. Wie hat sich diese Frau positioniert? Ich meine jetzt herzensmäßig, ja, nicht körperlich in erster Linie, sondern was ist da abgelaufen? Ich sag dir, was abgelaufen ist. Ich glaube, die Frau kam zu dieser Menge und sie sah, wow, da sind ganz, ganz viele Menschen, die Jesus umgeben und die ihn drängen. Und ich glaube, das Erste, was kommen wollte in ihrer Seele, so stelle ich mir das vor, das Erste, was kommen wollte in ihrer Seele, war Entmutigung. Da komme ich ja nie ran. Da habe ich ja keine Chance. Das Erste war Entmutigung. So nach dem Motto, oh, Vielleicht muss ich wann anders kommen oder oh, wieder nichts. Ich glaube, das Erste, wodurch sie durchgehen musste, war Entmutigung. Aber ihr Lieben, sie ließ sich nicht entmutigen. Sag mal, ich lasse mich nicht entmutigen. Sie ließ sich nicht zum Aufgeben zu bewegen. Sie ließ sich nicht zum Zurückweichen zu bewegen. Andere hätten in ihrer Situation gesagt, okay, vergiss es, sind zu viele. Weil hinzu kam ja noch bei dieser Frau, hinzu kam ja noch die Tatsache, dass sie blutflüssig war. Das heißt, es war für sie ganz klar, wenn nur einer mitkriegen würde in der Volksmenge, dass sie unter Blutfluss litt, während sie sich durchdrängte durch die Leute, wenn nur einer das mitbekommen würde, dann würde sofort alle zur Seite und weg und alle würden auf sie zeigen und würden sie wahrscheinlich schelten und sagen, was machst du da, was fällt dir ein, du bist total unrein, wie wagst du es hier unter die Leute zu gehen, was fällt dir ein, uns zu berühren, ist ja das Allerletzte und so weiter. Wahrscheinlich hatte sie das schon mal erlebt auch, in ähnlicher Form. Und sie wusste, das kann ihr passieren. Aber weißt du, sie drängte sich hindurch. Als sie sich hindurchdrängte zu Jesus, drängte sie sich nicht nur durch Menschen durch, sondern als sie sich hindurchdrängte zu Jesus, drängte sie sich hindurch durch jede Entmutigung, die in ihr Herz kommen wollte. Als sie sich durchdrängte durch Jesus, drängte sie sich hindurch durch jede Angst, durch jede Menschenfurcht, durch alles, was Menschen irgendwie denken könnten oder sagen könnten, hindurch. Sie sagte, ist mir ganz egal, und wenn sie mich steinigen am Ende, aber dann ich weiß, ich muss ihn berühren. Amen. Sie drängte sich hindurch durch diese Angst vor Zurückweisung, durch die Angst vor Strafe. Weißt du, da musst du dich auch manchmal durchdringen. Weißt du, bei dir mögen es andere Gedanken sein, andere Dinge sein, aber weißt du, manchmal sitzen wir wie angewurzelt in der Gegenwart von Jesus und dabei ist es so, dass der Heilige Geist sich bewegt und wir müssen einfach nur ein bisschen sozusagen uns durchdrängen im Geist und vielleicht etwas tun, was wir noch nie getan haben oder etwas wagen, was wir noch nie gewagt haben. Uns positionieren durch jegliche Menschenfurcht hindurch. Positionieren. Also mit kindlichem Glauben. Das war das Zweite bei ihr. Das kannst du sehen. Das ist kindlicher Glaube. Ich meine, wenn was kindlicher Glaube ist, dann das, was die blutflüssige Frau hatte. Ja, die hat gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt. Das ist sehr kindlicher Glaube. Amen. Weißt du noch, wie du als Kind manchmal warst? Also wir haben manchmal als Kind so Spiele gemacht, sind so am Bordstein entlang balanciert und haben gesagt, so, wenn ich das jetzt 2 Meter weit schaffe, dann passiert heute was ganz Gutes. Verstehst du? So denken manchmal Kinder. Das ist so kindlicher Glaube, okay? Bei dir nicht, aber bei mir war es so. Du hast manchmal so, einfach so eine Idee, irgendwas so in dir drin, denkst, ja, wenn das jetzt so funktioniert, dann passiert heute was ganz Gutes. Also diese Frau hat einfach diesen kindlichen Glauben. Ich glaube nicht, dass ihr jemand gesagt hat, hey, du musst nur sein Gewand berühren. Das heißt, es steht hier nicht, jemand hat ihr gesagt, wenn du Jesus berührst, dann wirst du geheilt. Nein, es steht hier, sie sagte sich selber. In ihrem Herzen sagte sie, hey, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Das heißt, da war etwas, so ein Funke von kindlichem Glauben in dir, ganz einfach, nicht kompliziert. Amen, es war nicht, dass sie sagte, ja, wenn ich ein persönliches Gespräch mit Jesus bekomme und er während dem Gespräch seine Hand auf mich legt und 3-mal den Weihrauch über mir schwingt und 5-mal mich mit Weihwasser bespritzt und dann noch eine Formel spricht im Namen der heiligen Dreieinigkeit oder sonst irgendetwas, dann werde ich geheilt werden. Sondern sie sagte einfach, nein, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich gesund. Ein ganz einfacher kindlicher Glaube. Halleluja. Ja, wenn ich nur, obwohl ich weiß, dass ich zum Beispiel Schmerzen habe normalerweise, wenn ich aufstehe zum Beispiel, am Knie als Beispiel. Gestern wurde jemand geheilt, auch bei uns im Heilungsraum 1. Eine Frau, die immer Schmerzen hatte im Knie, wenn sie aufgestanden ist. Und ich habe einfach gesagt, steh einfach mal auf. Wir testen das. Und sie ist einfach im Glauben aufgestanden und die Schmerzen waren weg, weißt du? Gott hat ihr Knie geheilt. Halleluja. Manchmal ist es einfach diese kleine Sache, die du tun musst. Amen. Diese kleine Sache, dieser kindliche Glaube. Weißt du, Jesus hat gesagt in Matthäus 18, Vers 3, er hat gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich Gottes hineinkommen. Also, seine Gegenwart ist heute Morgen so stark hier. Wie sieht's aus? Bist du bereit, eine Entscheidung zu treffen, wie diese blutflüssige Frau, wirklich ihm zu begegnen? Ich sag mal, koste es, was es wolle. Das heißt auch, es muss dir egal sein, was irgendjemand denkt. Es muss dir egal sein, weißt du, es muss dir selbst egal sein. Am Ende entdeckt mich jemand über Livestream, das wird ja peinlich. Es muss dir egal sein, verstehst du? Ihr über Livestream habt es natürlich leicht, ihr könnt euch verstecken. Aber weißt du, ich glaube, dass Gott heute wirklich in jedes einzelne Herz, wo du dich ausstreckst, einfach nach seinem Wirken ausstreckst, nach seiner Verwandlung, sei das körperlich, seelisch oder wie auch immer, dass Gott in dir wirklich so einen Funken von diesem kindlichen Glauben platzieren wird. Weißt du, so wie in dieser blutflüssigen Frau, die einfach gesagt hat, wenn ich ihn nur anrühre, werde ich geheilt werden. Weißt du, sie hat genau das gemacht, wo es im Hebräer 11, Vers 6 heißt, wenn ihr zu Gott kommt, dann müsst ihr glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also du musst einfach nur glauben, dass Gott gut ist und dass er gute Sachen für dich hat. Und das ist das Ergebnis, wenn du durchbrichst durch deine eigene Begrenzung und durch deine eigenen Ängste und so weiter, dass du am Ende eben nicht bloßgestellt wirst und dumm dastehst oder als was weiß ich, sogar womöglich abgelehnt wirst von den Leuten, so wie es der blutflüssigen Frau hätte passieren können, sondern du glaubst, dass Gott gut ist und dass am Ende was Gutes rauskommt. Und dass er denen, die ihn suchen, suchst du ihn heute Morgen? Oh, ich glaube, weißt du, wir können heute noch mehr verwandelt werden, wenn du dich noch mehr ausstreckst. Amen. Und wirklich entschieden bist, wirklich wie ein Kind, dich von ihm inspirieren zu lassen. Zweites Beispiel, dann kommen wir schon zum Ende. Zweites Beispiel, die Heilung des Gelähmten, ein paar Kapitel weiter vorne, Kapitel 2, Markus Kapitel 2. Da heißt es, und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Das ist interessant. Es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Mit anderen Worten, es wurde bekannt, die Gegenwart von Jesus ist da. So könnten wir es heute sagen. Es wurde bekannt, die Gegenwart von Jesus ist da. Sie ist im Haus. Jesus ist im Haus. Und was ist die Konsequenz? Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Wusstest du, dass die Gegenwart Gottes Menschen anzieht? Amen. Wie von euch sind heute Morgen hier wegen der Gegenwart Gottes? Halleluja. Ich sehe gerade hier die Rosmarie. Pass mal auf, Rosmarie. Rosmarie, wie lang fährst du hierher zum Gottesdienst? Wie lang? Aus der Schweiz. Wie lang fährst du da? Mit Pause gut 2-3 Viertelstunden. 2-3 Viertelstunden. Ja. Wie oft bist du hier im Gottesdienst? Jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Schau mal, das ist ja nicht normal, oder? Doch. Das ist nicht normal. Ist normal. Amen. Für dich ist normal. Ja. Ja. Aber weißt du, in christlichen Kreisen sagen Leute, wie kann das sein? Ich meine, früher war es so, wenn die Kirche nicht zu Fuß zu erreichen war, geht man nicht hin. Heute sagen manche schon, wenn sie eine halbe Stunde fahren müssen, sagen sie, wow, ist das weit. Hier sie, Marlies genauso, ja? Jeden Sonntag fahren sie 2-3 Viertelstunden hier. Warum fährst du jeden Sonntag hier? Warum gehst du nicht einfach irgendwo anders hin? Weil ich muss, weil es mich zieht, die Liebe Gottes zieht. Sie zieht mich hierhin, weil ich da Nahrung von ihm bekomme, Amen. Vom Heiligen Geist. Was ist das? Das ist seine Gegenwart. Ja. Amen. Das ist Jesus, Amen. Das ist seine Gegenwart. Also Jesus zieht. Halleluja. Da ist die Anne. Anne, wie lang bist du heute Morgen hierher gefahren? Wie viel? 312 Kilometer. 312 Kilometer. Warum bist du hierher gefahren? Weil ich hier sein möchte. Warum müsstest du hier sein? So schön ist das Gebäude auch wieder nicht. Nein. Weil ich gezogen bin. Warum bist du denn gezogen? Der Heilige Geist mich zieht. Warum zieht er dich denn, der Heilige Geist? Warum sagt er nicht, geh woanders hin? Hat er nicht gesagt. Ich höre auf ihn. Aber was denkst du denn? Was zieht dich? Also ich meine, klar, der Heilige Geist, aber... Und der nicht zieht. Ja. Seine Gegenwart, ja? Amen. Das ist Jesus. Weißt du, Menschen spüren, dass Jesus da ist. Und es zieht sie. Es zieht sie. Damals zog sie. Sie versammelten sich. Sie hörten, dass er im Hause sei. Halleluja. Weißt du, alles, was wir sicherstellen müssen in unseren Gemeinden und in unseren Kirchen, ich sag's dir prophetisch, und ich glaube, dass es noch viel, viel weiter geht und weißt du, ich träume von dem Tag, wo in allen Kirchen und Gemeinden es so ist, dass die Menschen hören und wissen, da ist Jesus. Amen. Da ist Jesus drin. Da ist Jesus zu Hause. Halleluja. Weißt du, und dann müssen sie nicht mehr 2-3 Viertelstunden fahren. Amen. Weil wenn in allen Kirchen und Gemeinden man sagen kann, dass Jesus da ist, dann müssen sie nicht mehr so weit fahren. Amen. Weil er war im Haus und es hat die Menschen gezogen. Die Gegenwart Gottes, die Gegenwart von Jesus zieht die Menschen. Warum zieht die Gegenwart von Jesus die Menschen? Ich meine, das ist ja wieder, muss man auch wieder fragen, warum zieht die Gegenwart von Jesus die Menschen? Einfache Antwort. Weil in der Gegenwart von Menschen, wenn du in den Evangelien nachliest, in der Gegenwart von Jesus, offensichtlich Dinge möglich werden, die sonst nicht möglich sind. Amen. Das ist der Punkt. In der Gegenwart von Jesus werden Dinge möglich, die sonst nicht möglich sind. In der Gegenwart von Jesus werden krumme Finger gerade. In der Gegenwart von Jesus öffnen sich taube Ohren. In der Gegenwart von Jesus verschwinden Kropfe und Tumore und Krankheiten und Blutprobleme und was auch immer. In der Gegenwart von Jesus sind Dinge möglich, die sonst nicht möglich sind. Ich sage es dir ganz genau, in der Gegenwart von Jesus ist alles möglich. Amen. Und deswegen werden Menschen in die Gegenwart von Jesus gezogen. Und schau, hier haben wir 5 Leute. Das heißt nämlich, und sie kommen zu ihm und sie bringen einen Gelähmten von 4 getragen. Das heißt, es war ein Gelähmter und es waren 4, die ihn getragen haben, also 5 Leute. Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, haben wir wieder das gleiche Problem wie bei der blutflüssigen Frau. Ja? Sie konnten nicht zu ihm hinkommen. Wieder der Punkt, wieder die Entscheidung. Oh, jetzt haben wir den so weit getragen. Puh, wir kommen nicht ran. Wieder das Gleiche. Sie hätten sich wieder entmutigen lassen können. Mit einer Bahre von einem Gelähmten und 4 Leuten ist es auch schwierig, sich einfach durch die Menge durchzudrängen. Ist schwierig. Ja, für die blutflüssige Frau war es noch leichter. Die konnte dann so unter den Füßen sich so durchschlängeln alleine. Aber mit einer Bahre, mit 4 Leuten, und wenn die da erstmal angefangen hätten, wahrscheinlich, weißt du, die Leute damals, die waren ja absolut heiß, die waren ja heiß auf Jesus und Jesus zu erleben, aber die waren ja noch nicht christlich erzogen oder so. Verstehst du, nach dem Motto, nach ihnen bitte zuerst und so weiter. Wobei ich habe auch schon christliche Versammlungen erlebt, es war schon grenzwertig. Da ist die Salbung, alle hin. Boom, boom, boom, boom. Ich glaube, so war es damals, so 100. Also wenn die jetzt einfach gesagt hätten, hey, lasst uns durch hier mit unserem Gelähmten. Was fällt euch ein? Wir sind auch krank. Wir brauchen auch die Gegenwart von Jesus. Wir müssen ihn auch berühren. Was fällt dir ein? Hinten einstellen. Verstehst du? Aber weißt du, diese 4 oder 5, die hatten auch einen kindlichen Glauben. Da braucht man wirklich viel kindlichen Glauben, um auf diese Idee zu kommen. Amen. Wie heißt es hier? Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Das ist der Hammer. Weißt du, die meisten von uns würden nicht im Traum auf die Idee kommen. Aber weißt du, diese Leute, die nahmen Nein nicht als Antwort, die nahmen das Hindernis nicht als Antwort, die nahmen die Entmutigung nicht als Antwort an, sondern sie sagten, hey, Situation eruieren. Welche Möglichkeit gibt es? Hier kommen wir nicht durch. Hintereingang gibt es nicht. Was machen wir? Oben durch. Logisch. Aber weißt du, die mussten sich auch durchdrängen. Die mussten auch durchgehen. Die mussten gegen die Angst gehen zum Beispiel. Ich würde mal sagen, gegen die Angst, nachher auf Schadensersatz verklagt zu werden zum Beispiel. Ja, also nicht, dass du hier anfängst. Ja. Und damals ließen sie die Dächer ein bisschen leichter abdecken wie heute. Hier brauchst du ein schweres Gerät. Damals war das leichter, das waren mehr so Strohdächer. Aber weißt du, auf die Idee muss man kommen. Amen. Wie kamen sie auf diese Idee? Ganz einfach, weil sie sagten, hey, es muss einen Weg geben, für uns die Gegenwart von Jesus zu berühren. Es muss einen Weg geben für uns, dass dieser Gelähmte in die Gegenwart von Jesus gebracht wird. Weil sie wussten, alles, was in die Gegenwart von Jesus kommt, wird geheilt. Amen. Alles, was wir in die Gegenwart von Jesus bringen, alles, was die Gegenwart von Jesus berührt, wird geheilt. Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Halleluja. Und deswegen, ganz egal, was das Hindernis war, sie sagten sich, okay, wir gehen da durch. Weißt du, 99% der normalen Deutschen hätten gesagt, naja, wenn Jesus mich heilen will, kann er es ja auch zu Hause tun. Ja, wenn Gott mich heilt. Das sind immer so die Sprüche. Wenn Gott mich heilt, ach was, da muss man am Sonntagmorgen eine halbe Stunde weit fahren. Wenn Gott mich berühren will, kann er es auch zu Hause tun. Ich sag dir, du wirst wahrscheinlich nie viel erleben. Amen. Weißt du, weil das ist genau das, was die Gegenwart von Jesus anzieht. Weißt du, das ist das, was Jesus anzieht. Diese Entschiedenheit, diese Bereitschaft, auch einen Preis zu bezahlen. Diese Bereitschaft, sich durchzudrängen. Diese Bereitschaft, mit kindlichem Glauben zu sagen, jawohl, da muss ich hin. Das zieht Jesus an. Das kannst du sehen hier in dieser Geschichte. Das heißt nämlich, weißt du, als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und jetzt kommt Jesus. Und was sagt Jesus oder was macht Jesus? Weißt du, es steht hier nicht, und als Jesus diese Unverschämtheit sah, schalt er sie und sagte, ihr Ungläubigen und Kleingläubigen, wisst ihr nicht, dass ich euch auch zu Hause heilen kann? So, das war nicht die Reaktion. Weißt du, manche Leute verdrehen das, was Glaube ist, total. Ja? Nein, was heißt es hier? Es heißt, und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten. Also mit anderen Worten, Jesus, du musst es so vorstellen, Jesus stand da und predigte und da kam dieses Bett plötzlich so von oben runter und wurde da hingelegt und Jesus schaute kurz diese Situation und sofort wurde er angezogen von dem, was er sah. Jesus wird von Glauben angezogen. Amen. Sofort, weißt du, sofort unterbrach er seine Predigt. Er sagte ja auch nicht, was für eine Frechheit, meine Predigt zu unterbrechen. Ich bin gerade erst beim fünften Buch Mose angekommen. Ich muss noch durchs ganze Alte Testament durch. Was fällt euch ein? Nein. Sondern er wurde sofort hingezogen. Sofort kam die Aufmerksamkeit von Jesus auf diese fünf. Amen. Als Jesus ihren Glauben sah, reagierte er. Amen. Es gibt etwas, was die Gegenwart von Jesus in dein Leben hineinzieht, mehr als alles andere. Und das ist dieser kindliche Glaube. Amen. Es ist dieses, ich drück mich durch. Amen. Oioioioioi. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten. Sofort spricht er. Ja, sofort wendet sich Jesus ihm zu. Und er sagt, deine Sünden sind vergeben. Das war der nächste Schock. Deine Sünden sind vergeben. Das hätten sie auch erstmal nicht erwartet. Ne? Also auch die fünf wahrscheinlich nicht. Sondern sie wollten eigentlich Heilung. Aber weißt du, es ist eben sehr wichtig. Sündenvergebung ist sehr, sehr wichtig. Auch für Heilung. Ja? Weil er vergibt alle deine Sünden und er heilt alle deine Krankheiten. Es gehört zusammen. Deine Sünden sind vergeben, sagt er. Und dann heißt es, es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so, er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Weißt du, das sind die Überlegungen der religiösen Geister. Die versuchen alles immer zu beurteilen und zurechtzubiegen und zu gucken, wie ist das jetzt und wie muss man das jetzt verstehen und was läuft hier falsch und was gefällt mir da nicht. Das sind die religiösen Geister. Die finden immer ein Haar in der Suppe. Anstatt sich zu freuen, dass Jesus sich diesem Mann zuwendet mit seiner Not, ja, finden sie das Haar in der Suppe. Ja, so darf es nicht sein. So darf er nicht reden. Das darf er nicht. Jesus sagt, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Er sagt, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, ja, und wie in seinem Namen, sagt das Wort Gottes auch, ja, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und jetzt kommt der letzte Test für den Gelähmten. Ja. Jesus sagt, weißt du, Jesus macht, es steht hier nichts von irgendeiner Heilungszeremonie oder irgendwas. Es steht da nicht da, dass er ihm die Hände aufgelegt hat. Es steht nicht da, dass Jesus irgendwas Besonderes mit diesem Gelähmten gemacht hat. Er hat ihn nicht dreimal hin und her geschüttelt oder fünfmal am Bein gezogen oder irgendwas. Verstehst du? Und diese Sachen können alle gut sein, auch im Heilungsdienst. Wir lassen Beine auswachsen. Gestern zum Beispiel die Frau mit den 3 Zentimetern, haben wir das Bein auswachsen lassen. Alles gut. Aber weißt du, Jesus machte nichts dergleichen, sondern einfach, er sprach einfach dieses eine Wort und sagt, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Das heißt, du könntest es so sagen, heute könntest du so sagen, aus der Gegenwart Gottes heraus kam dieses Wort von Gott zu diesem Gelähmten. Und die entscheidende Frage war, würde er tun, was Jesus sagte? Das war die entscheidende Frage. Also er hätte auch sagen können, Jesus, ich kann doch gar nicht laufen. Siehst du nicht, ich bin auf der Bahre, sie haben mich hierher getragen. Aber was tat er? Er stand auf, nahm sogleich das Bett auf. Also nicht verzögert, verstehst du nicht? Ja, ich werde es heute Abend mal testen, mal schauen, was sich verändert hat. Verstehst du? Nein, sogleich nahm er sein Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Also was haben wir hier? Wir haben die Gegenwart von Jesus, die heute Morgen hier ist. Wir haben die Gegenwart von Jesus und wir haben einen Menschen mit kindlichem Glauben, der sagt, wie auch immer, ich werde seine Gegenwart berühren heute Morgen. Und dann haben wir Jesus, der aus der Gegenwart des Vaters heraus das Wort spricht. Und wir haben einen Mann, der einfach im kindlichen Glauben losgeht. Einfach tut, was er vorher nicht tun konnte. Einfach in kindlichem Glauben sagt, okay, wenn Jesus das jetzt zu mir sagt, du sagst dann, ja, woher weiß ich, dass Jesus zu mir spricht? Ganz einfach, Jesus ist hier. Und wir wollen einfach gerade jetzt, ihr könnt vom Lobpreisteam, ihr könnt nach oben kommen nochmal, lasst uns einfach den Sound der Gegenwart Gottes erklingen. Ja? Weil in dieser Gegenwart Gottes, weißt du, hast du die Möglichkeit, sage ich mal, dich zu positionieren, um von ihm zu empfangen. Und Jesus hat uns diesen Auftrag gegeben. Weißt du, er hat uns ganz klar gesagt, Johannes 17, Vers 24, sagt er, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich vor Grundlegung der Welt geliebt. Johannes 12, 26 heißt es, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Das heißt, Jesus hat uns berufen in seine Gegenwart, als seine Söhne und Töchter. Er hat gesagt, dieselbe Herrlichkeit, die ich vom Vater bekommen habe, habe ich ihnen gegeben. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 6, in Christus sind wir versetzt an himmlische Orte. Das heißt mit anderen Worten, er hat uns in diesen Raum der Gegenwart versetzt, um aus der Gegenwart Gottes heraus den Auftrag zu erfüllen, den er uns gegeben hat. Und wie ist dieser Auftrag, den er uns gegeben hat? Er hat gesagt, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, Matthäus 10, 7, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf. Amen. Reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Das heißt, was ist unsere Berufung? Unsere Berufung ist, und weißt du, die können wir nicht verändern, das wird immer die gleiche bleiben. Unsere Berufung ist, aus der Gegenwart Gottes heraus, in die wir versetzt sind, aus dieser Gegenwart heraus zu sprechen. Ja, Lukas 10, 19 heißt es, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Das heißt, er hat uns den Auftrag gegeben, zu sprechen aus der Gegenwart Gottes heraus und so Heilung zu den Kranken zu bringen und so Befreiung zu den Gebundenen zu bringen. Und wenn wir jetzt einfach in diese Gegenwart gehen, dann möchte ich einfach, dass du dich positionierst für seine Gegenwart. Und ich werde mich einfach heute positionieren, um in seinem Namen zu sprechen. Weil das ist der Auftrag, verstehst du? Den hat er nicht nur mir gegeben, sondern den hat er jedem von uns gegeben. Aber mir hat er nun mal diese Berufung gegeben, das in einem Gottesdienst so auszuüben. Ja? Also üben wir einfach den Dienst von Jesus aus, den er uns gegeben hat. Wir folgen einfach diesem Auftrag. Er hat gesagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht ihr nun hin und gebt es weiter. Amen. Gebt es weiter. Lasst diese Kraft fließen. Sprecht das Wort. Sprich zur Krankheit, sprich zur Gebundenheit, sprich zu den Dämonen und sie müssen gehen. Sprich nur ein Wort, hat der Hauptmann zu Jesus gesagt, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Das heißt, ich werde einfach von hier vorne, werde einfach dieses Wort der Heilung sprechen heute Morgen. Aus seiner Gegenwart. Und du kannst davon ausgehen, und so solltest du wirklich mit kindlichem Glauben das nehmen auch. Weil das ist das, was die Bibel uns lehrt. So funktioniert neutestamentliches Christentum. Du solltest davon ausgehen, dass wenn ich von hier vorne spreche, dass Jesus zu dir spricht. Nicht, weil ich Jesus bin. Ich bin nicht Jesus. Amen. Halleluja. Sondern einfach, weil ich aus dieser Einheit mit seinem Geist heraus in seiner Gegenwart spreche und weil du dich positionierst in seiner Gegenwart und du handelst einfach im kindlichen Glauben auf sein Wort hin. Verstehst du? Auf sein Wort hin. Und was immer du tun musst, was immer du in deinem Innersten spürst, wenn ich nur einmal die Treppe hoch und runter renne, werde ich geheilt sein. Dann tu das. Oder wenn er sagt, wenn ich nur einmal einen Purzelbaum hier auf den Boden schlage, dann werde ich geheilt sein. Okay? In deinem Innersten, verstehst du, wir müssen lernen, auf unser Innerstes zu hören. Also diese blutflüssige Frau, die hörte nicht auf ihren Verstand. Ihr Verstand sagt ihr alles Mögliche. Ja, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Wir sind manchmal so vom Verstand geprägt, aber ihr Lieben, wir müssen lernen, von innen heraus zu leben. Aus dem Geist heraus. Modern könnte man sagen Intuition, aber es ist eigentlich viel mehr. Es ist der Heilige Geist in uns. Amen. Wir müssen lernen, auf den Heiligen Geist in uns zu hören. Mehr als auf unseren Verstand. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Ja. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Das heißt, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, weißt du, spätestens dann, wenn wir realisieren, hey, wir sind in der Gegenwart Gottes, dann ist höchste Zeit, dass wir aufhören, hier oben irgendwas zu denken oder hier oben uns irgendwas vorzustellen, sondern dann ist Zeit, aus dem Innersten zu handeln. Weißt du, hätte der Gelähmte nur eine Sekunde seinen Verstand eingeschaltet, wäre er nie aufgestanden. Aber ihr Lieben, er hat eben nicht seinen Verstand eingeschaltet, sondern er hat von innen raus gelebt. Er hatte diesen kindlichen Glauben, hey, wenn ich zu Jesus komme, werde ich geheilt. Und als Jesus dann dieses Wort sprach und sagte, hey, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher, sagte er, jawohl, das ist meine Gelegenheit. Und er machte das, weißt du, mit kindlichem Glauben, gegen allen Verstand, gegen alles, was die Ärzte gesagt haben, gegen alles, verstehst du? Aber schon vorher, als er sich zu ihm durchdrängte, weißt du, gegen allen Verstand, das Dach abzudecken, Wahnsinn. Nirgendwo sonst in der Bibel findest du so eine Geschichte wieder. Das war nicht üblich, selbst damals nicht. Auch in der Apostelgeschichte, du findest kein Beispiel mehr, aber damals, also die waren einfach so kreativ, erfinderisch, dass wir heute noch drüber sprechen, was die gemacht haben. Kindlicher Glaube, sie folgten einfach ihrem Innersten und sagten, wie komme ich zu Jesus? Okay, aufs Dach, durch. Nicht nachdenken, nicht Verstand einschalten. Verstand ausschalten. Halleluja. Lass uns aufstehen. Halleluja. Wir sind in seiner Gegenwart. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du nicht nur vor 2000 Jahren über diese Erde gegangen bist und die Kranken geheilt hast, sondern dein Wort sagt uns, dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dein Wort sagt auch ganz klar, wo du zu finden bist. Nämlich, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen. Das heißt, wo zwei oder drei sich ausrichten auf dich, da bist du zu finden, da bist du in ihrer Mitte. Und heute Morgen, Herr, sind wir hier viel, viel mehr als zwei oder drei. Aber wir richten alle gemeinsam unseren Blick auf dich, Jesus. Wir richten alle gemeinsam unseren Herzensblick auf dich, Herr. Und Herr, wir wollen lernen von der blutflüssigen Frau und von dem Gelähmten mit seinen vier Freunden. Und Herr, wir entscheiden uns heute Morgen wirklich, Ja zu sagen zu den Impulsen des Geistes in unserem Innersten, Herr. Und uns nicht mehr von unserem Verstand abhalten zu lassen und von unserem Verstand zurückhalten zu lassen, was auch immer das heißt. Herr, wir wollen uns positionieren für deine Gegenwart heute Morgen. Also ich sage dir auch wenn wir jetzt einfach wirklich uns in der Gegenwart Gottes positionieren, du darfst es tun, so wie das für dich richtig ist. Niemand wird hier stromlinienförmig gemacht, so nach dem Motto, okay, jetzt müssen wir einfach alle gerade dastehen und mit unseren beiden Armen rechts und links runterhängen, sondern, weißt du, was auch immer du tun musst, weißt du, um ihn zu berühren, tut es. Du kannst deine Hände heben, du kannst knien, du kannst irgendwo, du kannst hier nach vorne kommen vor den Altar, du kannst in irgendeine Ecke dich verkriechen, um dort Jesus zu begegnen, was auch immer du tun möchtest. Verstehst du, wir sind in seiner Gegenwart, das ist sein Haus hier. Du darfst hier alles tun, solange du nichts kaputt machst. Halleluja. Selbst das Dach abdecken, wenn du gelähmt bist und nachher geheilt bist. Halleluja. Also folg einfach dem, was in deinem Innersten ist. Mach dich wirklich frei. Herr, wir wollen wirklich dich sehen, Herr. Und es bedeutet, wir blenden aus all die Menschen, die hier sind, Herr. Herr, so wie damals auch, Herr, die Volksmenge hat dich gedrängt, Herr. So versammeln sich heute hier viele. Und über Livestream sind es noch viele hunderte mehr. Herr, und wir drängen uns alle um dich, Herr. Aber wir schauen nicht auf einander. Wir schauen jetzt nicht auf die Menschen. Wir schauen nicht auf das, was sie denken können. Wir schauen auch nicht auf das, was sie tun, sondern wir schauen auf dich, Jesus. Und wir wollen wirklich diese direkte Berührung aus deiner Gegenwart. Wir wollen dir begegnen, Jesus. Wir wollen unsere Begegnung mit dir. So wie die blutflüssige Frau ihre Begegnung hatte mit dir. So wie der Gelähmte seine Begegnung hatte mit dir. Und wie ganz, ganz viele andere in der Bibel ihre Begegnung hatten mit dir. Und so wie viele Leute heute, jeden Tag eine Begegnung haben mit dir an unterschiedlichen Orten. So wie heute Morgen schon viele eine Begegnung hatten mit dir vorher im Lobpreis und als der Heilungsdienst schon begonnen hat. So wie gestern in den Heilungsräumen viele eine Begegnung hatten mit dir, Jesus. So wollen wir heute, Herr, dass jeder Einzelne hier im Raum, Herr, eine Begegnung hat mit dir, Jesus. Halleluja. Und in dieser Begegnung verwandelt sich alles. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, du bist hier. Lass uns einfach eine Zeit haben. Lass uns einfach diesen Sound der Gegenwart Gottes genießen. Ihm zu begegnen, wie du ihm begegnen möchtest. Seine Gegenwart ist hier. Jesus, du bist hier im Raum und du gehst durch die Reihe. Und es gibt niemanden, keinen einzigen hier im Raum, dem du nicht begegnen möchtest. Sondern du möchtest jedem Einzelnen begegnen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wunder es kommt von dir. Wenn ich ganz stehen will, oh Hände erheben will, oh Halleluja, deine Herrlichkeit empfangen. Geist, ich sehe eine Frau, die ähnlich, ein bisschen ähnlich wie die blutflüssige Frau, auch ein Problem mit ihrem Unterleib hat, das dir wirklich unangenehm ist. Und ich glaube, dass sie hier in diesem Bereich ist. Und Jesus möchte dich berühren und Jesus möchte dich heilen. Von diesen Problemen, wen betrifft es einfach? Ich komme zu dir, strecke einfach deine Hand aus bei dir. Gib mir einfach deine Hand. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese kostbare Tochter Gottes, Herr, danke, Jesus, dass sie deine Gegenwart berührt hat, Herr, und dass du jetzt sie berührst, Herr. Und ich sage in dem Namen Jesu Christi, weibliche Organe, kommt in die Ordnung Gottes jetzt, in Jesu Namen. Göttliche Ordnung setze ich frei jetzt, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hier in dem Bereich ist ein Mann mit Schleier vor den Augen. Schleier vor den Augen. Hier in dem Bereich ein Mann. Wer ist es? Ein Mann mit Schleier vor den Augen. Schleier, immer wieder Schleier, sodass du nicht richtig sehen kannst. Wen betrifft es? Ein Mann habe ich gesehen. Ha, bei dir? Punkte, ja. Einfach Dinge an den Augen. Ja. Danke, Jesus. Glaskörper kommt jetzt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja, Jesus. Oh, überall im Raum haben Menschen jetzt Begegnungen mit Jesus. Überall im Raum. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, oh, oh, oh. Sei frei und sei los in Jesu Namen. Jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Der ganze Raum ist gefüllt mit der Gegenwart von Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vater, in dem Namen von Jesus gehe ich an, Herr, hier in diesem Raum jetzt gegen jede Form von Schmerzen im Körper. Positionier dich einfach gerade jetzt. Ich sehe auch Geister von Schmerzen. Ich sehe einzelne Personen, wo es tatsächlich so ist, dass wie der Schmerz wie wandert immer in deinem Körper. Es ist wie ein Geist. Aber wenn das eine weg ist, dann geht es beim anderen los. Es ist wie so ein Geist des Schmerzes, der wandert auch ohne teilweise medizinischen Hintergrund. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, dieser Geist des Schmerzes verlässt dich jetzt. In Jesu Namen kommt jetzt aus dir raus, kommt raus aus deinem Körper, kommt raus aus deiner Seele, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Jede Form von Schmerz. Also bring einfach deinen Schmerz jetzt in die Gegenwart von Jesus. Bring es einfach in die Gegenwart von Jesus. Halleluja. Morbus Crohn wird berührt. Magen-Darm-Probleme. Chronische Magen-Darm-Schmerzen. Gerade jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Seine heilende Kraft ist hier, um dich zu durchdringen. Halleluja. Halleluja. Ich sehe Diabetes. Diabetes, die geheilt wird jetzt in der Gegenwart von Jesus. Er streckt seine Hand aus zu dir. Er greift einfach seine Hand. Halleluja. Tu einfach, was du einfach empfindest, was du tun sollst. Und ergreif einfach seine Heilung wie ein Kind. Sag danke, Jesus, für deine Heilung. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich sehe was ganz, ich glaube, es ist relativ selten, aber so eine Zyste an der Niere. Eine Zyste an der Niere. Ist da jemand hier im Raum, du hast eine Zyste an der Niere bei dir? Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Welche Niere ist es? Die linke, die rechte oder beide? Achso, ist die Leber. Okay, ich hatte es an der Niere gesehen, aber ich bete trotzdem für dich. Ist da jemand, der es an der Niere hat? Bei dir? Okay. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass diese Zyste sich auflösen muss jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In der Gegenwart Gottes, Jesus. Berühre sie gerade jetzt. Die Zyste an der Niere. Bei dir auch Zyste an der Niere, bei euch beiden. Okay, ihr drei, dann stellt euch einfach mal hier hin. Es sind doch einige, wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so häufig gibt. In Jesu Namen befehle ich jetzt in der Gegenwart Gottes, alles, was nicht in die Gegenwart Gottes hineingehört, löst sich jetzt auf. In Jesu Namen. Alles, was nicht hineingehört, Zysten, löst euch auf in dem Namen Jesus. Zellwachstum, Gewebewachstum, das nicht hineingehört in den Körper, löst sich auf jetzt in dem Namen Jesu Christi, jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Tumore, ich sehe auch Tumore im Raum, Tumore, kleine, große, gutartige, bösartige, in Jesu Namen, die müssen sich auflösen, Knoten in der Brust, in Jesu Namen, Halleluja, tu einfach, was du empfindest, was du tun sollst, vielleicht sollst du deine Hand auf die Stelle legen, was auch immer, in Jesu Namen, wir sagen jetzt einfach, frei und los, diese Tumore lösen sich jetzt auf, in dem Namen Jesu Christi, egal ob gutartig oder bösartig, jedes negative Zellwachstum löst sich auf jetzt in Jesu Namen, jeder Knoten, durch die Kraft des Heiligen Geistes löst sich jetzt auf in Jesu Namen. Wo sein Geist ist, da ist Freiheit. Oh, wo sein Geist ist, da ist Freiheit. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Tu einfach etwas, was er dir zeigt, dass du tun sollst. Vielleicht sollst du aufs Klo gehen und unter der Brust tasten, ob der Knoten weg ist oder was auch immer. Aber tu einfach, beweg dich einfach in seiner Gegenwart. Tu einfach, dass das... Was du empfindest, was du tun musst. Halleluja, in Jesu Namen. Danke, Vater, ich sehe noch, wie Menschen aber wirklich teilweise unter sehr starken Schmerzen immer wieder leiden aufgrund von eingeklemmten Nerven. Da ist so ein Problem von eingeklemmten Nerven. Ich glaube, dass es zwischen 3 und 5 Leute mindestens hier sind im Raum, die immer wieder wie unter diesen eingeklemmten Nervproblemen leiden. Wem betrifft es? So eingeklemmte Nerven. Okay, streck einfach deine Hand aus in Jesu Christi Namen. Er berührt dich jetzt. Weißt du, ich muss gar nicht viel Hände auflegen, sondern er berührt dich. Jesus geht durch den Raum. Halleluja. Und im Namen Jesus befehle ich jetzt wirklich Streckung der Wirbelsäule. Herr, Zwischenraum zwischen den Bandscheiben vergrößere dich in dem Namen Jesus. Bandscheiben kommt in die Ordnung Gottes. Wirbel kommt in die Ordnung Gottes. Jede Arthrose, ich befehle auch jeden Geist von Arthrose rauszugehen jetzt in dem Namen Jesus. Alles, was diese Nerven abgedrückt hat, löst sich jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Lass es einfach, lass es an dir geschehen und tu einfach, was er dir zeigt, dass du tun sollst. Vielleicht sollst du dich strecken, vielleicht sollst du dich bücken, was auch immer. In Jesu Namen. Beweg dich einfach in seiner Gegenwart. Halleluja. Ich sehe noch, bei jemandem ist an der Schulter, und zwar unter dem Schulterblatt, ist auch wie so ein Gewächs oder es kann auch so eine Kalkablagerung sein. Auf jeden Fall macht er das Probleme in der Bewegung der Schulter. Wen betrifft es? Unterhalb des Schulterblattes. Da ist etwas, was er nicht hingehört. Wink einfach mit der Hand, wenn dich das betrifft. Da, okay. Halleluja. Danke, Jesus. Steh einfach mal auf. Welches Schulterblatt ist es? Hier. Das ist hier unter dem Schulterblatt. Arthrose. Hier unterm Schulterblatt. Ah, Okay. Ich habe noch was anderes gesehen. Ich glaube, dass noch jemand anders da ist. Weil ich habe es gesehen, hier wirklich unterhalb, weil das ist ja das Schulterblatt. Und hier so unterhalb des Schulterblattes habe ich was sitzen gesehen. Bei dir ist es mehr da vorne. Aber ich glaube, dass da noch jemand da ist, wo es wirklich unter dem Schulterblatt ist. Wenn dich das betrifft, hier drüben. Okay, komm einfach mal kurz her, wenn dich das betrifft. In Jesu Namen auch bei dir setze ich jetzt frei. Halleluja. Heilende, wunderwirkende Kraft. Jetzt in Jesu Namen. Da rein in Jesu Namen. Halleluja. Da unter dem Schulterblatt. Ja, genau hier. Ja, das habe ich gesehen. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesus, ganz locker. In Jesu Namen. Jesus, du berührst ihn. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Steh mal auf. Oh, Halleluja. Beweg mal deine Schulter. Wie ist es jetzt? Ja? Ist noch eine Einschränkung oder was? Da vorne, okay, ist da vorne. Also, in Jesu Namen, nochmal. Nochmal. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Bei dir auch Schulterblatt? Aber vorne. Okay, aber ich lege dir trotzdem die Hand auf. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke für deine heilende, wunderwirkende Kraft. Halleluja. Halleluja, Jesus geht durch die Reihen und er berührt jeden Einzelnen. Knieprobleme werden geheilt in Jesu Namen. Meniskus kommt in die Ordnung Gottes gerade jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Du konntest nicht mehr knien, du konntest nicht mehr länger auf die Knie gehen. Ich sehe jemanden, du konntest nicht mehr länger auf die Knie gehen. Aber Gott berührt jetzt deinen Meniskus. Halleluja, sodass du wieder knien kannst. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Tu das, was du empfindest, was du tun sollst. Tu einfach das, was du empfindest, was du tun sollst. Seine Gegenwart ist so stark hier. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Shadamando, da, da, da, da. Ich höre die Worte Morbus Bechterew. Morbus Bechterew ist eine Krankheit auch mit der Wirbelsäule. Wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hände aus, empfang seine heilende Kraft. Oh, in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine, bei dir. Ist es bei dir? Morbus Bechterew. Bei dir? Okay. Oh, jetzt in Jesu Namen. Oh, berühr sie. Oh, da ist sie. Da ist die Kraft. Da ist die Kraft. Da ist die Kraft. Da ist die Kraft Gottes. Da ist die Kraft Gottes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus geht durch die Reihen. Überall. Also die heilende Kraft ist überall. Du kannst dir überall die Heilung ziehen. Du kannst dir überall die Kraft ziehen. Du kannst es dir überall ziehen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, er stärkt und er kräftigt dich gerade jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ich sehe wirklich durch alle Gelenke durch, wie oh, die Kraft Gottes durchgeht. In Jesu Namen. Oh, Halleluja. Hast du auch gleich mit erwischt. Halleluja. Danke, Jesus. Du hast Schmerzen teilweise in den Gelenken, gell? Nee? Ja? Ah ja, Polyneuropathie, okay, ja, das ist auch in den Gelenken. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass das in die Ordnung Gottes kommt jetzt in Jesu Namen. Jetzt. Danke, Vater. Danke, Vater. Jesus, berührt dich. Jesus, geh durch die Reihen. Jesus, berührt dich. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Oh, wir lieben deine Gegenwart. Ich sehe verschiedene Krankheitsdiagnosen im Geist, die einfach über Leuten ausgesprochen wurden, die, ja, die teilweise sehr vernichtend waren. Sei das Krebs, sei das MS, sei das Parkinson, was auch immer, irgendwelche Namen einfach wurden ausgesprochen über Einzelne. Ja, einfach aus medizinischen Gründen. Aber weißt du, das, was die Mediziner sehen, sind die Tatsachen des Körpers. Aber Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Und wenn du zu ihm kommst, kommst du zur Wahrheit. Und die Wahrheit ist das, was er für dich vollbracht hat. Durch seine Wunden ist dir Heilung geworden. Und auf diese Wahrheit stellst du dich. Halleluja. Und so in dem Namen Jesus, Vater, zerbrechen wir all diese Worte, all diese Diagnosen, Herr, all diese Prognosen, Herr. Herr, wir zerbrechen das in dem Namen Jesus über deinen Kindern jetzt, Herr. Herr, sie haben es nach menschlichem Ermessen gegeben, Herr. Aber dein Ermessen ist ein anderes Ermessen, Herr. Sie sind heute in deine Gegenwart gekommen, Herr. Und aus deiner Gegenwart heraus ergeht das Wort. Herr, wir haben Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes. Und so sagen wir jetzt, diese Diagnosen, diese Prognosen, sie sind unter unseren Füßen. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Sag, unter meinen Füßen. Unter meinen Füßen. In Jesu Namen. Oh, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Halleluja. Oh, Schmerzen weichen, Krankheiten weichen, Gebundenheiten weichen, Bewegungseinschränkungen weichen. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Tu einfach irgendetwas, was du vorher nicht tun konntest vielleicht. Tu es im Glauben. Halleluja. Wenn du nicht gehen konntest, wenn du nicht springen konntest, tu es einfach jetzt im Glauben. Halleluja. Das weicht. Bewegungseinschränkung weicht. In Jesu Namen, da ist seine Heilung, da ist seine Kraft, da ist seine Wirksamkeit. Da ist Jesus, der dich berührt. Er sagt aber, steh auf und geh. Steh auf und lauf. Bewege deine Schulter, bewege deinen Arm, bewege dein Knie, bewege deine Hüfte. Bewege es in Jesu Namen. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass es mal ihm die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, ich sehe mehrere Personen, die von Knien geheilt werden. Ich sehe mehrere Personen von Hüftproblemen geheilt. Ich sehe Personen, Rücken, Wirbel, Skoliose. In Jesu Namen. Halleluja. Geht einfach rein. Come on. Let's go. Oh. Oh. Oh, Sakaramanda. Oh, Sakaramanda. Oh, Sakarada. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Jetzt ist für dich diese Zeit. Jesus spricht das Wort. Steh auf und tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Geh auf die Toilette und schau, was sich verändert hat. Geh die Treppen hoch und schau, was sich verändert hat. Lauf im Raum umher und schau, was sich verändert hat. Hüpf, spring, roll deine Zehen ab. Schau, was sich verändert hat. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, seine heilende Gegenwart ist hier. Seine heilende Gegenwart ist hier. Wuhu! Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wuhu! Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wuhu! Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, wir geben dir die Ehre, Herr. Für alles, was hier geschehen ist. Wir geben dir die Ehre für alles, was gerade jetzt immer noch geschieht. Wir geben dir die Ehre für alles, was auch über Livestream geschieht. Alle, die über Livestream mit dabei sind, Herr, wir danken dir, Vater, Herr, für deine heilende, wunderwirkende Kraft. Danke, dass sie dort genauso wirksam ist, Herr. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Ich habe noch eine Frau gesehen mit Namen Anastasia. Anastasia, ich habe den Namen Anastasia gehört. Ist jemand hier im Raum, der Anastasia heißt oder mit dem Namen Anastasia was anfangen kann? Einfach eine Person, die Heilung braucht. Anastasia, ist da jemand im Raum? Wenn es niemand im Raum ist, dann ist es wahrscheinlich jemand über Livestream. Weil ich habe diesen Namen gehört. Anastasia, Gott berührt Anastasia. Und ich sehe gerade jetzt wirklich die heilende Kraft. Ich glaube, dass es eine Anastasia ist, die eine Hüftdysplasie hat. Es ist wie eine Hüftfehlstellung. Und Gott berührt dich gerade jetzt. Schreib mir einfach eine E-Mail nach diesem Gottesdienst an wunder@glorylife.de. wunder@glorylife.de ist unsere E-Mail-Adresse. Anastasia, Gott berührt dich jetzt. Und diese Hüfte kommt in die Stellung Gottes, kommt in die richtige Stellung Gottes, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus, jetzt. In dem Namen von Jesus. Halleluja, Halleluja. Ich habe noch eine Nadine gesehen. Ist eine Nadine hier? Ich habe den Namen Nadine gesehen. Nadine ist eine Nadine hier. Und dann habe ich noch den Namen Bicker gehört. Unser Bicker mit E, so habe ich es gesehen. Bicker mit E. Halleluja. Nadine habe ich gehört und Bicker mit E. Ist da jemand da, der damit was anfangen kann? Ist da jemand da? Hier im Raum? Okay, dann ist es wahrscheinlich auch über Livestream. Nadine und Bäcker. Vielleicht ist es Nadine Bäcker, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es zwei Personen. Aber in Jesu Namen, ich danke dir, Vater, dass du persönlich zu diesen Menschen jetzt sprichst, dass du persönlich diesen Menschen dienst, dass deine Gegenwart jetzt diesen Menschen dient, da wo sie sind. In dem Namen Jesus, Herr, dass du mit deiner heilenden Kraft kommst, Herr. Herr, mit deiner wunderwirkenden Kraft, Herr. Herr, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, alles kommt in die Ordnung Gottes jetzt. Alles kommt in die Ordnung Gottes jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und dann habe ich noch das Datum gesehen, 7.4.77. 7.4.77. Ist vielleicht ein Geburtsdatum, vielleicht ist es auch ein Hochzeitsdatum, ich weiß nicht, oder keine Ahnung, ein bestimmtes Datum. Kann jemand hier im Raum was anfangen mit diesem Datum, 7.4.77? Kann jemand damit was anfangen? 7.4.77, weil ich glaube, dass Gott zu jemandem persönlich da spricht. Ist jemand im Raum, der damit was anfangen kann? 7. Dann streck einfach deine Hand aus, sodass ich es sehen kann. Okay. Okay, dann ist wahrscheinlich auch jemand über Livestream. Ich bin irgendwie gerade im Livestream-Modus, was die Worte angeht. Herr, danke, Jesus, dass du die Person berührst. Gerade jetzt schreib mir einfach auch eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Danke, Herr, dass du jetzt diese Person berührst, Herr. Du kennst sie mit Namen, du kennst sie alle Tage. Gott sagt, alle Tage deines Lebens sind gezählt vor mir. Alle Tage deines Lebens sind eingeschrieben in mein Buch. Deswegen fürchte dich nicht. Ich habe die Werke schon zuvor bereitet, dass du nur in ihnen wandeln brauchst. Du brauchst keine Angst haben vor der Zukunft, du brauchst keine Angst haben vor dem, was kommt, sondern ich habe alle deine Werke vorbereitet, ich habe alle deine Schritte vorbereitet. Vertrau mir einfach und geh einen Schritt nach dem anderen im Glauben voran und ich werde mit dir sein. In Jesu Namen, Halleluja, Halleluja, preis den Herrn, Halleluja. Pass auf, wer alles hier im Raum hat jetzt gerade irgendetwas getestet oder irgendetwas gemacht oder irgendetwas geschaut oder irgendetwas bewegt oder irgendetwas und du merkst jetzt einfach, dass die Schmerzen oder die Bewegungseinschränkung oder was vorher einfach nicht war, nicht richtig war. Es kann auch Taubheit im Ohr gewesen sein, Schwerhörigkeit, 30%, 60%, 80%, was auch immer, dass es jetzt weg ist oder zumindest stark zurückgegangen ist oder du hattest einen Knoten, den du fühlen konntest oder tasten konntest oder einen Tumor oder was auch immer und jetzt ist es zurückgegangen und jetzt ist oder ganz weg. Einfach irgendetwas, was du sichtbar feststellen kannst, was sich jetzt verändert hat. Wink einfach mal mit der Hand, wenn da bei dir etwas in diese Richtung ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo noch? Wo noch? Okay. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre für all die, die gerade hier, da ist noch jemand. Halleluja. Da hinten auch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott ist immer noch dabei, Menschen zu berühren. Halleluja. Gott ist immer noch dabei, Menschen zu berühren in seiner Gegenwart. Halleluja. Pass auf. Ihr, die eure Hand gehoben habt, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das heißt, indem du Zeugnis gibst von dem, was in seiner Gegenwart passiert ist, kommt seine Gegenwart schon wieder zu anderen und wirkt an anderen Menschen weiter. Halleluja. Die Heilungskraft Gottes setzt sich weiter frei. Deswegen kommt einfach ganz schnell nach vorne, wenn du einfach was zu erzählen hast, was gerade jetzt passiert ist. Und erzähl einfach, was passiert ist. Ja, sei einfach kühn und mutig. Weil in dem Moment, wo du es erzählst, was passiert ist, versiegelst du das Wunder in deinem eigenen Leben. Ja, Halleluja. Was ist bei dir passiert? Du hattest das an der Schulter. Was war das? Ich hatte 2-3 Wochen extreme Schmerzen in der Schulter. Ja. Du hast für mich gebetet. Und jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Halleluja. Keine Schmerzen. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke. Amen. Du hattest da was sitzen am Schulterblatt, oder? Unterm Schulterblatt. Unterm Schulterblatt. Und das ist jetzt weg. Ist weg. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Wer möchte noch? Ah, hier. Okay, kommt hier nach vorne. Kommt einmal nach vorne. Alle, die was erlebt haben, was war bei dir? Ich merke einfach, dass an dem Rückenbereich, wo mal Brüche gewesen waren, dass ja. Es da jetzt noch viel flüssiger die Bewegungen jetzt gehen. Also okay. Ich habe mich ganz gewundert, so ich hergelaufen bin dann von dort und ich hatte auch Sorgen, weil ich so kleine Knötchen im Brustbereich getastet hatte und okay. Die waren jetzt auch nicht mehr zu tasten. Wow, was? Ja. Du hattest kleine Knötchen im Brustbereich? Ja, so klein, aber ich habe mir Sorgen gemacht, dachte, ich muss das mal abklären lassen beim Frauenarzt, war ich schon lange nicht mehr beim Frauenarzt. Okay. Und jetzt bist du aufs Klo gegangen, hast geschaut? War nichts mehr. Nichts mehr. Halleluja, preis den Herrn, danke Jesus, Amen. Halleluja, was ist bei dir passiert? Ich hatte Hashimoto. Hashimoto. Ich hatte das Gefühl, hier ist ein Kloß im Hals. Mhm. Und der ist kleiner geworden. Wow, ist geschrumpft. Ja. Halleluja. Ich kann besser schlucken. Du kannst jetzt besser schlucken? Ja. Wow, danke Jesus, Halleluja. Wir glauben Gott. Also wir haben schon mehrere Zeugnisse gehabt von Leuten, die zum Arzt gegangen sind auch wieder und haben testen lassen. Man kann es im Blut feststellen, Hashimoto, und wo nichts mehr zu finden war. Und das ist ein Wunder, weil medizinisch ist es unheilbar, aber Gott heilt. Amen. Frei von dieser Krankheit, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Was ist bei dir passiert? Schulterschmerzen und der ging gar nicht mehr hoch. Der ging nicht mehr hoch. Aber jetzt. Aber jetzt, Halleluja. Yes. Preis den Herrn. Und schmerzfrei. Und schmerzfrei. Yes. Wow, danke yes. Jesus. Amen. Gebt wir ihm die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Also die Schulter ist noch nicht ganz in Ordnung, aber mein Knie, für das haben wir jetzt gar nicht gebetet. Ich konnte nicht knien. Du konntest nicht knien? Doch, nee. Ich hatte vorher das Wort, dass jemand da ist, der nicht knien kann. Oh. Hast du gar nicht gehört. Nö. Aber ihr habt es gehört. Ich habe gesagt, da ist jemand, der nicht knien kann und Gott heilt die Knie. Amen. Amen. Und knie mal. Halleluja. Und das konntest du nicht mehr? Also überhaupt nicht. Also ein bisschen knackt es noch, aber ich konnte ganz schlecht knien. Vor allen Dingen, ich bin nicht mehr hochgekommen. Du bist nicht mehr hochgekommen. Okay, dann komm mal hoch. Wow, Halleluja. Preis den Herrn. Wie lang konntest du denn das nicht mehr? Ich habe eigentlich von Kind an in die Von Knie. Kindheit an? Ja. Das heißt, da war irgendeine Fehlstellung oder was im Knie? Da fehlt Knorpelmasse. Da fehlt Knorpelmasse. Mhm. Wow, ich glaube, dass Gott ein kreatives Wunder getan hat. Amen. Amen. Gott hat neue Knorpelmasse. Beweg's noch mal ein bisschen. Fühlt sich viel besser. Fühlt sich flüssig an. Das knackt nicht mehr so. Das knackt nicht mehr so. Halleluja. Ich glaube, Gott hat neue Knorpelmasse in das Knie reingefüllt. Amen. Ja? Amen. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Ich freue mich. Danke, Jesus. Gebt mir ihm die Ehre. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Bei mir war es der Rücken. Ich war in Therapie wegen Beckenschiefstand und Hüftproblem. Dysplasie. Mhm. Also Hüftfehlstellung. Und der Schmerz ist weg. Der Schmerz ist weg? Ja, das heißt, du hattest permanent Schmerzen? Ja, ich war in Therapie. Also wie lange hattest du denn permanent Schmerzen? Ja, was ist ein halbes Jahr so. Ein halbes Jahr. Ja. Hattest du permanent Schmerzen? Wo war der Schmerz genau? Da, in der linken Hüfte. In der linken Hüfte. Und das Becken schiefstand. Okay, und jetzt bist du hierher gekommen mit Schmerzen heute Morgen? Ja, leichte Schmerzen, war immer permanent. Ja. Immer permanent. Und jetzt, was ist jetzt passiert? Ist weg. Ist einfach weg? Ja. Wie ist das also, passiert? Ja, es knackste da hinten. Es hat geknackst da hinten? Ja, ja. Und dann war der Schmerz weg? Ja. Halleluja. Könnte es sein, dass Jesus dich berührt hat? Halleluja. Ja. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Oh, so schön. Danke, Jesus. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich war gestern im Heilungsraum 1. Ja. Und da ist mein Knie geheilt worden. Wow. Was war mit deinem Knie genau? Ich habe da ganz starke Schmerzen gehabt. Ja. Und ich konnte nicht mehr so also nach unten gehen ohne Schmerzen. Aber das geht jetzt wieder ganz gut. Geh mal nach unten. So. Alles gut. Alles gut. Da hattest du immer, wie stark war denn der Schmerz auf der Skala zwischen 1 und 10? 10 ist das Maximum. Ich würde sagen 5. 5, also so mittlere Schmerzen. Ja, mittlere. Immer wenn du... Immer wenn ich in die Knie... Immer wenn du, und jetzt geht es völlig frei. Ja, jetzt ist gut. Was war denn die Ursache? Hat er auch Knorpelmasse, Gefäße oder war es Arthrose? Nein, oder? Das weiß ich nicht genau. Ich war beim MRT, die haben nichts gefunden und der Arzt hat das dann einfach so weggetan. Also ich habe gemeint, es ist nichts gefunden, fertig. Ja. Und dann bin ich wieder gegangen. Okay. Und aber jetzt ist weg. Jetzt ist der Schmerz weg. Halleluja, danke Jesus, Amen. Gebt mir ihm die Ehre. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Komm nach vorne. Halleluja. Ich hatte eine tiefe Traurigkeit in mir. Eine tiefe Traurigkeit? Also irgendwo immer noch. Oh. Was ist jetzt passiert? Jesus hat dich berührt, ne? Auch immer wieder. Wow. Ja, ich habe halt in letzter Zeit Schweres erlebt. Meine Eltern sind gestorben, die ich gepflegt hatte lange. Oh. Ja, und ja, meine Seele war so schwer und es besser. Jetzt ist es leichter geworden. Ja, ich glaube, dass Jesus wirklich diesen Schmerz in dir rausholt. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass sie nicht allein ist, ja. Sondern dass du bei ihr bist, ja. Deiner Gegenwart steht sie und geht sie. Ja. Und du gehst mit ihr den ganzen Rest ihres Lebens. Ja. Wie es im Psalm heißt, wenn auch Vater und Mutter mich verlassen, der Herr nimmt mich auf. Danke, Jesus. Amen. Danke, ansonsten ist auch für mich gebetet worden. Ja? Für meinen Magen. Für deinen Magen. Weil ich Magengeschwüre, denke ich, habe. Und was ist passiert? Ist mir besser. Du spürst, wie es immer leichter wird, oder? Ja, gestern hatte ich auch Magenschmerzen, ist weggegangen. Ist weggegangen, in Heilungsräumen. War das in Heilungsräumen? Ja? Ja. Genau, da sind die Magenschmerzen weggegangen. Ja. Halleluja, danke Jesus, Amen. Preist den Herrn, Jesus liebt dich. Amen. Und er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich sag dir was, das Beste kommt noch. Amen, das Beste kommt noch. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Bei mir wurde Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Mhm. Und meine Stimmbänder waren stark angeschlagen. Mhm. Wie man hört, meine Stimmbänder sind wieder frei. Wow. Meine Stimme ist wieder da. Wow. Das heißt, als du hierher kamst, hattest du wie... Schluckbeschwerden. Schluckbeschwerden. Ich konnte nicht schlucken, ich konnte meine Stimme nicht richtig ausüben. Das heißt, du konntest nur flüstern oder wie war das? Schon sprechen, aber es tat weh. Es tat weh und nicht so kräftig. So krachzend halt, ja. Wow, und jetzt? Jetzt habe ich meine Stimmbänder, ich kann sprechen. Wow. Ich kann sprechen. Wow, das ist ein starkes Wunder. Halleluja. Ja. Preis den Herrn, Jesus hat dich berührt. Halleluja. Amen. Amen, kein Kehlkopfkrebs mehr. Amen, gestrichen Amen. In der unsichtbaren Welt und gestrichen in der sichtbaren Welt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja, und schlucken geht auch wieder. Geht auch. Halleluja, preis den Herrn. Amen. Geben wir Jesus dir. Lass es vom Arzt checken und schreib uns eine E-Mail. wunder@glorylife.de. Halleluja, du hast noch was erlebt. Wow, so starke Wunder. Halleluja, streck dich mal zwischendurch immer mal wieder aus in diese Gegenwart. Weißt du, da sind noch weitere Wunder. Ich sag dir was, auch für Leute, die heute gar nicht mal hier sind, aber die du auf dem Herzen hast, du kannst mit einfach die mit reinnehmen in die Gegenwart Gottes und wirklich die Heilungskraft freisetzen. Ich sag dir, seine Gegenwart ist außer Raum und Zeit. Jesus ist nicht mehr nur in Israel, sondern Jesus ist überall da, wo Menschen ihm glauben. Du kannst dich im Geist auch verbinden mit Menschen, die nicht hier sind und sagen, jawohl, ich setze jetzt die Gegenwart von Jesus frei, auch in ihrem Leben und die Heilungskraft kommt auch dorthin. Und wenn du noch was dazu tun möchtest, kannst du nachher in den Korb ein Kleidungsstück oder ein Tuch reinlegen und es natürlich nachher wieder mit nach Hause nehmen. Wir legen die Hand drauf und wir setzen die heilende Kraft frei, auch zu den Menschen, die heute nicht hier sein können, weil die Wunderkraft ist außer Raum und Zeit. Was ist bei dir passiert? Für mich wurde gestern gebetet in den Heilungsraum für meine Schulter und die ist eigentlich jetzt wieder also 95% gut. Was war denn das Problem mit dir gewesen? Ich konnte sie nicht richtig bewegen. Also diese Bewegung hat das mir wehgetan, das ging ganz, ganz schwer und auch so hintenrum und so weiter und das ist jetzt eigentlich nahezu weg. Wow, stark. Und wie lange hattest du das Problem? Seit September letzten Jahres. Wow, also fast ein Jahr jetzt schon. Ja, genau. Wow, danke Jesus, Halleluja. Preis den Herrn, er ist der Herr, unser Arzt. Amen. Komm, gib mir Jesus nochmal die Ehre. Halleluja, danke, danke, danke, danke für deine mächtige, mächtige Gegenwart. Jesus, du bist der Herr, unser Arzt, Herr. Oh. Das ist nicht Menschenkraft, Herr. Das ist nicht Menschenweisheit, Herr. Das ist nicht irgendwie auch der Dienst eines Menschen, Herr, sondern das ist dein Dienst, Jesus. Das ist deine Gegenwart. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Ich sehe gerade jetzt einmal in der Gegenwart Gottes, sehe ich noch eine Person. Und Jesus möchte dir noch ganz spezifisch was zusprechen. Und zwar sehe ich eine Person im Geist und du siehst vor deinem inneren Auge wie so einen schwarzen Fleck in der Zukunft und es betrifft deine Finanzen. Du hast das Gefühl, dass du wie auf einen schwarzen Tunnel zurast in Bezug auf Finanzen. Und Jesus möchte dich heute Morgen berühren. Er möchte dir heute Morgen sagen, er sieht deine Situation und er sitzt mit dir im Boot. Er sitzt mit dir in der Reise. Er ist mit dir und er möchte dir begegnen und er möchte diese Situation zu deinen Gunsten wenden. Wen betrifft es? Wen betrifft es? Bei dir? Bei dir auch? Okay, es sind mehrere, also streckt einfach eure Hände aus. Ich bete einfach für euch, während ihr am Platz seid, Vater, in dem Namen Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns siehst und dass du uns kennst. Und Jesus, dass du weißt, wo jeder Einzelne gerade jetzt steht, Herr. Herr, und alles, was uns wichtig ist, ist auch dir wichtig, Herr. Herr, alles, was für uns wichtig und entscheidend ist, auch für unser Leben entscheidend ist, ist wichtig für dich, Herr. Und so ist nicht nur unser Körper dir wichtig, Herr, nicht nur unsere Seele dir wichtig, Herr, sondern es ist dir auch wichtig, Herr, dass wir im Bereich der Finanzen, Herr, dass wir frei sind, Herr, dass wir frei gehen können in der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes, Herr. Und so sage ich jetzt in dem Namen Jesu Christi, Herr, ich breche diesen Geist des Mangels, ich breche diesen Geist von Insolvenz, ich breche diesen Geist von finanziellen Zusammenbruch. Ich breche das, ich entmachte das in dem Namen von Jesus. Halleluja. Ich breche jeden Geist der Angst, ich breche jeden Geist der Sorgen, jedes schwarze Loch in dem Namen Jesus, was Finanzen angeht. Herr, Herr, wir setzen jetzt deine Herrlichkeit darüber frei, Herr. Herr, wir setzen deine Herrlichkeit frei in all diesen Bereichen in dem Namen von Jesus, Herr, die betroffen sind, Herr. Sei das Arbeit, sei das Gehalt, sei das irgendwelche anderen Situationen, Herr, in Jesu Namen, Herr, übernimm einfach du jetzt. Und Jesus sagt dir einfach, ich bin mit dir im Boot. Und deswegen kannst du ruhig schlafen. So wie Jesus ruhig geschlafen hat in dem Boot, mitten im Sturm, so kannst du ruhig schlafen. Halleluja. Er ist dein Friede. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, Jesus möchte jetzt, dass wir einfach ihm unsere Gaben bringen, so wie der Heilige Geist uns führt, auch unsere finanziellen Gaben, so wie die Maria einfach ihr kostbares Salböl gebracht hat, aber in die Gegenwart von Jesus. So bringst du einfach heute Morgen, was er dir zeigt, fühl dich dabei vollkommen frei, wirklich die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Aber weißt du, die Gegenwart Gottes inspiriert uns zu geben und gleichzeitig ist die Gegenwart Gottes auch der Boden, in den es sich lohnt zu geben, weil das ist der Boden einfach von Jesus selber. Und so kannst du ihn einfach jetzt in seiner Gegenwart fragen und sagen, Herr, was möchtest du, dass ich dir bringe, auch von meiner Seite aus heute Morgen? Es ist ein Teil der Anbetung, es ist ein Teil von Lobpreis. Es ist nicht irgendetwas, was du musst oder wo du irgendwie einen Druck hast, sondern es ist einfach ein Teil des Lobpreises. Und deswegen einfach aus dieser Gegenwart Gottes, aus dieser Anbetungsatmosphäre heraus, frag ihn einfach und sag, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich geben soll heute Morgen? Und wenn du hier live vor Ort bist, dann hast du immer die Möglichkeit, in bar zu geben, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben. Oder aber, wenn er dir einen Betrag zeigt, den du nicht dabei hast, dann hast du die Möglichkeit, einfach eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl zu nehmen. Die liegt unter deinem Stuhl mit einem Stift. Füllst die eine Hälfte, füllst beide Seiten aus. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein und die andere Hälfte, da wo die Kontonummer drauf ist, nimmst du mit nach Hause. Und dann kannst du es in den nächsten Tagen überweisen. Ja? Tu einfach das, was er dir zeigt. Wenn du über Livestream zuschaust, kannst du per Überweisung geben. Die IBAN wird angezeigt. Oder du kannst per PayPal geben. Oder du kannst per Kreditkarte geben. Die ganzen Daten werden angezeigt. Einfach tu das, was er dir zeigt. Weißt du, es ist eine Sache, auch das Geben ist eine Sache der Beziehung zu Jesus. Darum geht es. Es geht immer um ihn. Also es geht nicht darum, dass du irgendwas bezahlen musst oder sollst oder irgendwas. Es geht nicht darum, irgendeiner Not zu begegnen, sondern es geht einfach darum, dass du Jesus liebst und dass du einfach aus der Fülle, aus der du empfangen hast, ihm wieder gibst. Ja, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und so fragst du ihn und sagst, Herr, was darf ich, was soll ich geben? Wenn er sagt, gib nichts, weil ich bin gar nicht hier, dann ist auch gut. Verstehen? Aber ich sage immer so, weißt du, wenn du wirklich unterscheidest, dass Jesus hier ist, dann empfehle ich dir zu säen und zu investieren, weil dann ist es ein gesegneter Boden für dich und dann wirst du ernten, gemäß dem Wort Gottes, auch 30, 60 und 100-fach. Also tu das, was er dir zeigt. Wir geben die Eimer durch. Über Livestream, wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit zu geben, über die Daten, die angezeigt werden. Wir geben die Eimer durch und du tust das, was er dir zeigt. Und genau, Halleluja. Und während ihr gebt, wollte ich einfach für alle die auch schon länger bei Glory Life dabei sind, noch eine Info weitergeben, eine traurige Info zwischendurch. Und zwar ist Jeff Jansen, der uns zwischen 2015 und 2019 öfters hier gedient hat, auch mit der Herrlichkeit Gottes, ein starker Mann Gottes gewesen. Er ist verstorben letzte Woche, sehr plötzlich, unerwartet. Das ist noch nicht ganz klar, die Todesursache, aber ist auf jeden Fall vollkommen unerwartet verstorben. Die Beerdigung ist jetzt am nächsten Dienstag dort in Tennessee und genau, er hat uns hier wirklich sehr stark gedient in diesen Jahren. Wir haben ihn seit 2 Jahren nicht mehr gehabt, weil in seinem Leben hat es ein paar Dinge gegeben, die sich nicht so gut entwickelt haben. Auch seine Ehe ist auseinandergegangen und so weiter. Die letzten 2 Jahre waren nicht so ruhmreich, aber ich glaube trotzdem, dass er bei Jesus ist, weil er hat definitiv an Jesus festgehalten und wir sind einfach dankbar für sein Leben und für alles, was er auch in uns hier hinein investiert hat, weil wir haben wirklich stark auch durch ihn und von ihm auch empfangen. Ich weiß zum Beispiel das erste Mal, wie sich wirklich im größeren Stil bei uns die Wunder der Goldfüllungen freigesetzt haben. Das kam durch seinen Dienst, ja. Diese Goldfüllungswunder, die wir auch seither immer wieder erlebt haben. Übrigens gerade jetzt, ist interessant, gerade jetzt kam wieder ein Zahnwunder hier. Das kam von euch aus dem Glory House, ne? Von der Anne und vom Tobias. Von einer Teilnehmerin, die von einem Zahnwunder berichtet hat. Im Traum erschien ihr Jesus und Engel und es war wie eine Betäubung im Mund. Und später schaute sie im Mund und entdeckte, dass ihre defekten Zähne aufgefüllt waren. Halleluja, das ist stark. Amen, das sind diese Zahnwunder. Ja. Und die haben sich wirklich zum ersten Mal, das werde ich nie vergessen, damals freigesetzt, als er, glaube ich, das erste oder zweite Mal hier bei uns war. Also wirklich ein Mann Gottes, wir sind dankbar für seinen Dienst, auch wenn die letzten zwei Jahre, wie gesagt, sich das nicht so gut entwickelt hat bei ihm. In verschiedener Hinsicht. Ich war aber trotzdem auch weiter noch mit ihm in Kontakt. Aber wir haben ihn deswegen halt auch nicht mehr eingeladen. Und jetzt ist er beim Herrn. Amen. Halleluja. Okay, aber wir geben Gott die Ehre für alles, was er tut. Hier habe ich noch ein starkes Zeugnis auch. Das fand ich auch gewaltig. Eine Glory House Teilnehmerin von der Tatjana hat hat ihrem Friseur das Evangelium gepredigt. Das ist gut, ne? Da hast du Gelegenheit. Der Friseur kann nicht weg, du kannst nicht weg. Also was machst du? Evangelium gepredigt, dem Friseur. Der Friseur hat für sich beten lassen und später hat er bezeugt, dass Gott ihn von Morbus Crohn geheilt hat. Halleluja, ist das stark. Amen. Halleluja. Beim Friseur. Danke, Jesus. Halleluja.